In der TV-Ecke wurde das Gesetz gegen Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe verabschiedet. Im Zusammenhang damit wurde am 20. April ein Erlass des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TV-Ecke veröffentlicht. Das Gesetz gegen Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe besteht aus 6 Kapiteln und 40 Paragraphen. Im Kapitel 1, bestehend aus Paragraph 1 bis 6, sind die Grundfragen des Gesetzes, wie seine Mission, die Prinzipien gegen Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe, die Organisation der staatlichen Koordinationskommission und der Gegenstand der Gesetzanwendung verankert. Das Kapitel 2 von Paragraph 7 bis 24 enthält die Pflicht und Arbeitsgrundsätze der Organe mit Anmeldeobliegenheit wie Identifikation des Geschäftspartners, Herstellung des inneren Berichterstattungssystems für Massengeschäfte und verdächtige Geschäfte, Anzeige und Geheimhaltung. Auf die Fragen über die finanziellen Informationsdienste, darunter ihre Angehörigkeit, Stellung, Aufgaben und Befugnisse sowie ihre Verwaltung der Datenbanken, verweist das Kapitel 3 vom Paragraph 25 bis 28. In Bezug auf Aufsichts- und Kontrollbehörde erklärt das Kapitel 4 von Paragraph 29 bis 31 die Aufgaben und Kompetenzen der finanziellen Überwachungsapparate, die Aufgaben des Zolls und die Aufgaben und Befugnisse der Justizorgane. Das Prinzip, die Organe und die Formen der internationalen Zusammenarbeit stehen im Kapitel 5, Paragraph 32 bis 34. Das Kapitel 6 mit den Paragraphen von 35 bis 40 enthält den Gegenstand der Bestrafung, die Beschwerde und die Art und Weise des Umgangs damit. Nach dem Erlass tritt das Gesetz der TVJK für die Verhinderung der Geldwäsche, die am 25. Oktober 1995/2006 angenommen worden war, außer Kraft.